Kundgabe 4367. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.7.1948. Wegkreuzung. Innere Stimme. Rechte Führer. Der Mensch geht eigene Wege und hält sich zumeist nicht an die Richtung, die ihm angegeben wird. Er hat auch kein festes Ziel im Auge, sondern verlässt sich auf das Glück, dass ihn der Weg nach dort führt, wo er Vorteil zu finden hofft. Und dieses ziellose Wandeln führt in die Irre. Denn unsichtbare Kräfte drängen ihn, so wie ihnen kein Widerstand entgegengesetzt wird, vom rechten Wege ab. Und diesen übergibt er sich selbst, solange er sich treiben lässt. Seine Willenskraft ist gering und wird ihm auch mangeln, so er vor eine Wegkreuzung kommt und sich entscheiden muss, welchen Weg er nun wählet. Dann sucht er sich den bequemsten aus und bedenket nicht, dass ein ebener Weg nicht zur Höhe führt. Die er aber erreichen muss, soll sein Erdenlauf nicht vergeblich gewesen sein. So er aber der inneren Stimme achten würde, könnte er wohl den rechten Entscheid treffen. Denn stets meldet sie sich, so des Menschen Wille unentschieden ist, und gibt ihm die rechte Richtung an, in der es sich bewegen soll. Diese Stimme stellt ihm auch die Vorteile des ihm ungangbaren Weges vor, und wahrlich nicht unklar oder unbegründet. Wer sich von ihr warnen oder belehren lässet, der tut recht daran, denn die innere Stimme ist eine Äußerung des rechten Führers, der alle Wege kennt und den Menschen auf kürzestem Wege zum Ziel führen möchte. Wer aber die Stimme missachtet, wer sie überhört oder trotz besserer Erkenntnis ihr zuwiderhandelt, der muss auch die Folgen seines eigenen Handelns und Willens auf sich nehmen. Zwar wird er mitunter leichteren Fußes dahingehen, aber lang und erfolglos wird sein Weg sein und abführen vom Ziel. Denn dieses ist nur auf beschwerlichem Wege zu erreichen und nur überwundene Widerstände lassen den Menschen reifen an seiner Seele. Denn das Erdenleben bleibt ein Kampf, soll es erfolgeintragend für die Seele sein. Amen.